Danke, Girl, Ragnarok Online, wir sehen sexy aus, aber wir rocken richtig ab! Girl, sexy Bitch, schöne Hupe, nimmt sich eine Gitarre, RP Rufus, der Genetik am Schlagzeug. Ragnarok Livestream Party, Frontier rockt. Ragnarok Livestream Party, Frontier rockt. Ragnarok Livestream Party, Frontier rockt. Rufus knallt die Bässe der Bade, ruft an der Gitarre. Das ganze Girl am Mikrofon, so sexy diese Stimme. Das Mandel Gamer wuschig mit Job! Ragnarok Livestream Party, Frontier rockt! Ragnarok Livestream Party, Frontier rockt! Zusammen rücken wir Prontera, den Roleplayer Stream und die Priester servieren. Holy Water! Ragnarok Livestream Party, Frontier rockt! Ragnarok Livestream Party, Frontier rockt! Die Alchemist Stimme, die anderen sabbern schon. Und RP Rufus knallt den Bass so hart, dass das Schlagzeug ein Loch.